das Meer. Ich spür das Salz auf meiner Haut. Und du bist aus den Wellen aufgetaucht. Hier am leeren Strand liegen wir im Sand. Wir sind uns fremd und irgendwie doch so vertraut. Wie ein Traum, der wirklich wurde unverhofft. Bist du, du gehst mir nicht mehr aus dem Kopf. Wie mein Lieblingslied, wie ein Salzer Beat. Wir sprechen andere Sprachen und verstehen uns doch. Wenn die Sonne versinkt und dann an der Strandbar die Party beginnt, braucht man Worte doch nicht, denn ich weiß, du siehst denselben Himmel wie ich. Noch nie geflogen sind wir uns auch fremd, wir verstehen uns blind, weil wir beide Teil vom gleichen Himmel sind. Wenn die Sonne versinkt und dann an der Strandbar die Party beginnt, braucht man Worte doch nicht, denn ich weiß genau, was du sagen willst, wenn du mich küsst. Sterne in der Sommernacht leuchten auf dem Meer. Te quiero, te quiero, te quiero, oh, oh. Ein Kuss ist in allen Sprachen gleich, auf diese Art sag ich dir. Te quiero, te quiero, te quiero, oh, oh. Es gibt kein Wort dafür. Te quiero. Ein Kuss ist in allen Sprachen gleich, auf diese Art sag ich dir. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, oh, oh. Te quiero, te quiero, te quiero.